Dir, Freezy, Trap und Leo, der blaue Dame. Das ist eine Geschichte, die geht unter die Haut. Du bist gefesselt und keiner steht drauf. Also leg ich los, setz ans, sperr die Lösch auf, schließ deine Augen und hör den Zaubersound. Das ist eine Geschichte, die geht unter die Haut. Du bist gefesselt und keiner steht drauf. Also leg ich los, setz ans, sperr die Lösch auf, schließ deine Augen und hör den Zaubersound. Es war wie jeder andere, stinknormal, nur mit dem Unterschied, fast verrat mein Finger auf. Du machst mein Geld immer safe, die Tausender sind nicht mehr nach, weil das Ganze nicht klang kann. Ich tust dann eine und schau kurz auf die Büder. Die links hängen, Leute, glaub ich bin ein Büder. Ein Büder Hund, weil du zu viel Pics von mir hängen. Mach ihn safe, dann so und bleib mit Finger hängen. Voll eingequetscht und sofort war er blau. So leer rennt her's, schaut auf das Sau. Kaltwasser rinnen lassen und kreiert wie ein Glaskind. Hab's empfunden, als waren die Schmerzen ein Wahnsinn. Das große Dirl kann ich nicht mehr öffnen, war ich da. Brauch vom Essen zu machen, mit einer Hand hab ich keinen Tag. Ich störe diese Sau, bin zur Zeit sehr behindert. Doch mein blauen Darm, der mal alles verhindert. Mein blauer Darm macht mich wahnsinnig. Lia, kannst mal helfen, weil ich kann ja nix. Und ich schüttel nur den Kopf, mein Zauberer des Ernst. Bitte stell dich nicht so an, das Trara ist doch ein Scherz. Sie ist hoffentlich bewusst, die Trara die haben, wenn du es erst. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Mein blauer Darm macht mich wahnsinnig. Lia, kannst mal helfen, weil ich kann ja nix. Und ich schüttel nur den Kopf, mein Zauberer des Ernst. Bitte stell dich nicht so an, das Trara ist doch ein Scherz. Die ist hoffentlich bewusst, die Trara die haben, wenn du es erst. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das ist eine Geschichte, die geht mir unter das Haus. Hätt ich's nicht selber gesehen, dann hätt ich's auch nicht glaubt. Also setz dich hin, heute go und sperr die Lausche auf. Beckt euch an, habt ihr jetzt, nur macht es dann nicht noch. Du hast schon wieder gemacht, du bist so botschert wie der Stan. Lauren, tust dir weh beim Schneeschaufeln und sogar beim Teesaufen. Nix ist für dich sicher, hast zwei linke und einen Arsch vorbei. 5 Minuten unfallfrei, ist bei dir nicht schlecht. Bitte leg ihn einmal weg, ich hänge mein Leben. Du bist dran feinmotorisch, leider nie ein Trendsetter gewesen. Ich halt ein paar Gemälde am Pflaster, falls da wieder passiert ist. Und lass mich das machen, weil wir wollen sie echt nicht verlieren. Erst die sich im Augenwinkel, wirst mit dem Hosendirl kämpfen. Den ganzen Weg zum Häusl brauchst, bis endlich offen ist. Und jetzt begreif ich langsam auch, warum die keine Versicherung nimmt. Du bist ein guter Kerl, doch manchmal auch ein richtiges Kind. Ich ruf vielleicht die Rettung auf, wir haben sie vier in deinem Wahn. Es war nur so zu weh, Leute, da kann ich echt nur dran vertrauen. Und der Aufstand ist so lächerlich, das ist schwer zu ertragen. Freeze, bitte her, jetzt auf zum Rhein und wir endlich erwachsen. Der Suder ist so furchtbar, da kommt mir wirklich das Kosten. Du, Frau, war es jetzt schon längst den Hut drauf gehabt. Gott sei Dank kriegen wir die Kinder und deshalb seh die zuschauen. Also bitte seid statt, weil die Tour macht ihn wirklich down. Mein blauer Darm macht mich wahnsinnig. Lia, kannst mal helfen, weil ich kann ja nix. Und ich schüttel nur den Kopf, mein Zauberer des Ernst. Bitte stell dich nicht so an, das Trara ist doch ein Scherz. Die ist hoffentlich bewusst, die Trara die haben, wenn du jetzt wärst. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Mein blauer Darm macht mich wahnsinnig. Lia, kannst mal helfen, weil ich kann ja nix. Und ich schüttel nur den Kopf, mein Zauberer des Ernst. Bitte stell dich nicht so an, das Trara ist doch ein Scherz. Die ist hoffentlich bewusst, die Trara die haben, wenn du jetzt wärst. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das ist eine Geschichte, die geht unter die Haut. Du bist gefesselt und keiner steht drauf. Also leg ich los, setz ans, sperr die Lösch auf, schließ deine Augen und hör den Zaubersound. Das ist eine Geschichte, die geht unter die Haut. Du bist gefesselt und keiner steht drauf. Also leg ich los, setz ans, sperr die Lösch auf, schließ deine Augen und hör den Zaubersound. Das ist eine Geschichte, die geht mir unter die Haut. Hätt ich's nicht selber gesehen, dann hätt ich's auch nicht geglaubt. Also setz dich heute go und sperr die Lösch auf. Beckt euch an, habt ihr jetzt, dann macht es das nicht noch.